Ich komme nun zu einem Thema, das immer und immer wieder hier vorgetragen wird und das deswegen so schwierig ist, weil so wenig Verständnis besteht dafür, dass diese Fragen gestellt werden. Aber Ihnen ist der Vorwurf gemacht worden, dass Sie in Ihrer amtlichen Stellung, dass Sie als Mitglied der Regierung, wie die Anklage behauptet, Kenntnis auch von den Dingen gehabt haben müssen, die in den KZ-Lagern vor sich gegangen sind. Und deswegen muss ich diese Frage an Sie stellen, was Sie von der Existenz der KZ-Lager wussten, wie viel Sie wussten und in welcher Weise Sie damit in Berührung gekommen sind. Kannten Sie die Existenz? Wussten Sie, dass KZ-Lager existierten? Ja, ich habe gewusst, schon vor dem Kriege, dass es Konzentrationslager gab, wenn mir damals auch nur zwei Lager namentlich bekannt waren. Und ich habe vermutet oder auch angenommen, dass es außer diesen mir beiden bekannten Lagern noch weitere Konzentrationslager gegeben hat oder gab. Nähere Einzelheiten über die Existenz habe ich nicht gehabt. Über die Häftlinge in solchen Lagern war mir bekannt, sogenannte Gewohnheitsverbrecher und politische Gegner. Das war auch wohl, wie Reichsmarschall Göring hier gesagt hat, die Basis der Institution selbst. Soll ich was sagen? Haben Sie etwas darüber gehört, wie diese Leute nun in den Konzentrationslagern behandelt wurden? Nein, Näheres habe ich darüber nicht gehört. Bin zwar davon ausgegangen, dass das eine wohl acht verschärfte oder zu verschärfenden Maßnahmen führende Haft war, die zu verschärfenden Maßnahmen führen konnte, geführt haben kann unter gewissen Voraussetzungen. Aber über die Zustände und insbesondere, die hier gekundet wurde, über Misshandlungen der Häftlinge, Foltern und Ähnlichem, habe ich nichts gewusst. Ich habe in zwei Fällen den Versuch gemacht, Persönlichkeiten aus dem Konzentrationslager, ich annahm, dass sie sich darin befanden, herauszuholen. Das eine war im Zusammenwirken mit dem Herrn Großadmiral Räder und handelte sich um den Pfarrer Niemöller. Ich habe damals mit Hilfe von Canaris den Versuch gemacht, auf Wunsch von Großadmiral Räder, Niemöller aus dem Konzentrationslager herauszuholen. Der Versuch ist missglückt. Ich habe einen zweiten unternommen, auf Wunsch der Familie meines Heimatdorfes, wo ein Bauer im Konzentrationslager war, wegen politischer Angelegenheiten. In diesem Falle habe ich Glück gehabt. Der Betreffende wurde daraufhin entlassen. Es war das im Herbst 1940. Ich habe ihn auch gesprochen. Und auf die Frage, wie war es denn da, hat er eine nichtssagende Antwort gegeben. Es habe ihm nichts gefehlt. Näheres habe ich von dem Manne nicht erfahren. Sonst sind mir solche Fälle nicht bekannt. Hatten Sie denn bei dieser Unterredung den Eindruck, dass dem Mann nichts geschehen sei? Zweifellos, der Mann machte nicht den Eindruck, ich habe ihn nicht unmittelbar nach seiner Rückkehr gesehen, sondern erst später bei einer Anwesenheit in meiner Heimat und habe ihn dann gesprochen, weil er sich bei mir bedankte. Er hat aber nichts darüber gesagt, dass er eine schlechte Behandlung oder Ähnliches erfahren habe. Es ist hier gesagt worden, dass in solchen Lagern hier und da Besucher gewesen seien, die der Wehrmacht angehörten, auch Offiziere und Höheroffiziere. Wie erklären Sie sich das? Ich bin davon überzeugt, dass das aufgrund von Einladungen von Himmler geschehen ist. Denn mir persönlich hat er eine solche Einladung auch einmal zugehen lassen. Ich möchte mir von München aus das Lager Dachau ansehen. Er möchte mir das gerne zeigen lassen. Und ich weiß auch, dass Offiziere in Kommissionen oder in größeren, kleineren Rahmen in Konzentrationslagern zu Besichtigungen, zur Kenntnisnahme hineingeführt worden sind. Aber ich glaube, brauche hier nicht zu erörtern, wie das dann gehandhabt wurde in Bezug auf das, was gezeichnet ist. Ich will noch ergänzend sagen, dass es nun nicht so war, dass man nicht auch mal hörte, na also im Konzertlager, da wirst du enden, oder da passieren alle möglichen Dinge. Ich weiß aber, dass wenn jemand mir gegenüber mit solchen Gerüchten oder Erörterungen kam und man ihm sagte, woher wissen Sie das und was wissen Sie, es nie geglückt ist, jemanden beim Wort zu halten, der sagte, ja, ich habe es auch nur gehört, ich weiß es nicht. Sodass man sich wohl mal Gedanken gemacht haben kann, aber niemals eine Realität über diese Dinge, eine Realität darüber erfahren hat und erfahren konnte. Sie haben ja auch gehört, dass an KZ-Häftlingen medizinische Versuche gemacht worden sind. Da das auch in Verbindung mit hohen Stellen geschehen ist, frage ich Sie, ob Sie davon persönlich oder qua Oberkommando der Wehrmacht Kenntnis erhalten haben. Nein, weder dienstlich noch auch sonst habe ich von diesen Dingen, die hier ja eingehend erörtert worden sind, diese medizinischen Versuche an Häftlingen etwas je gehört. Nichts davon.